Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Film-Exe-Podcast. Diesmal nur zu zweit tatsächlich. Zum einen sitzt neben mir John, hallo. Und ich bin der Tim, auch mal wieder hier. Und dieses Mal reden John und ich exklusiv in absoluter Star-Besetzungsrunde über das Erbe von Tolkien über Herr der Ringe, den Hobbit und so weiter und so fort. Wir werden mit Herr der Ringe anfangen, dann wird noch ein weiterer Podcast kommen über den Hobbit und dann noch ein dritter über so einen kleinen Vergleich zwischen den Reihen. Und macht euch drauf gefasst, dass es sehr in Detail wird und ich sag das jetzt einfach mal, Spoiler, so, sorry, aber wir werden über alles reden. Alles. So, das geht nicht anders. Da kann man keine Rücksicht nehmen. Ja. Jeder, der Herr der Ringe inzwischen noch nicht gesehen hat, ist auch selber schuld. Ja. Sagen wir es mal so. Ihr hattet über ein Jahrzehnt Zeit, euer Problem. Ja, du kannst einfach mal sagen, ja. Wie bist du, also zum einen, Herr der Ringe gekommen. Wie bist du an das Material gekommen vor allem? Ja. Also vielleicht hast du die Bücher davor schon gelesen? Die Bücher habe ich davor schon gelesen, wobei ich gar nicht weiß, wie viel da so von hängen geblieben ist, als die Filme rauskamen. Denn als die Filme rauskamen, wann war denn das? Der erste 2001. Da war ich dann auch 8. Das heißt, wenn ich die Bücher vorher schon gelesen habe. Also da war ich, glaube ich, sehr klein. Ich glaube, meine Eltern haben mir den ersten und zweiten Band vorgelesen, als ich erste Klasse war oder so. Und dann habe ich die auch weitergelesen und habe mich dann schon irgendwie irre gefreut, als der ins Kino kam. Und wie gesagt, ich war, was habe ich gesagt? 8. Das heißt, ich habe ihn nicht im Kino damals gesehen, sondern als er dann frisch auf Videokassette raus war. Videokassette? Videokassette, VHS, genau. Wow. Das muss dann ein Jahr später gewesen sein oder so. Und dann habe ich den auch direkt geschaut und war sofort mein Lieblingsfilm und ich habe immer versucht, den Freunden zu zeigen, ihr müsst euch Herr der Ringe anschauen. Aber es gab halt viele, deren Eltern gesagt haben, darfst du nicht. Musst du warten, bis du 12 oder 13 bist oder so. Und dann weiß ich noch, dass ich mit einem Kumpel, der den auch unbedingt sehen wollte, dann fast schon heimlich die ersten, okay, wir schauen uns die ersten 20 Minuten, so die Eröffnungsszene, weil das einfach ein Highlight war. Genau, so bin ich zu Herr der Ringe gekommen. Also ich habe die Bücher vorher schon gekannt, zum Hobbit auch. So viel erstmal dazu. Bei mir war es, wann habe ich denn die Bücher das erste Mal gelesen? Ich glaube auch, dass sie mir vorgelesen wurden. Aber da hatte ich dann noch nicht so einen Bezug zu der ganzen Materie irgendwie. Und was viele Leute immer vergessen, was ganz lustig ist, ist das, also damals war ja Harry Potter auf jeden Fall schon sehr, sehr groß. Ja. Und Harry Potter, der erste Teil, also Stein der Weisen, kam raus ein Monat vor Herr der Ringe, die Gefährten in die Kinos. Also sprich, Harry Potter ist angelaufen irgendwie so Mitte November 2001. Mhm. Und Herr der Ringe quasi halt am Wochenende vor Weihnachten, ich glaube 8., 19. Dezember, einen Monat später. Und alle hatten so den riesigen Harry Potter Hype. Mhm. Und dann kam der Film raus und hat auch Boxoffice-mäßig super viel weggehauen, keine Frage. Aber hat halt qualitätsmäßig schon viele Leute enttäuscht gehabt. Also als kleines Kind natürlich nicht, aber die Kritiker definitiv. Und jetzt, wenn man sich auch Harry Potter eins mal mit ein bisschen Abstand anguckt, ist auch nicht wirklich ein guter Film. Und dann kam halt plötzlich Herr der Ringe, die Gefährten raus, der qualitätsmäßig alles, was sie jemals gab in diesem Genre, einfach in Schatten gestellt hat. Und ich habe mehr irgendwie diesen Hype mitbekommen, der dann plötzlich da war, was ich noch als Kind, das überall war plötzlich Herr der Ringe und überall hieß es dieses riesige Meisterwerk irgendwie und dann wollte man das sehen. Und ich weiß noch ganz genau, dass damals gab es im Fernsehen immer gab es immer TV-Spots von halt Herr der Ringe, die Gefährten, von der Szene, wo sie über den Pass des Karadras gehen. Also wo sie diese große, super totale, wo diese paar Gefährten einfach nur dieses ewige weiße Gipfel-Ding laufen. Mhm. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, na klar. Und das fand ich fand es immer so, wow, ich fand es so beeindruckend. Mhm. Und dann, wir hatten damals schon einen DVD-Player. und dann hat mein Vater den auf DVD geguckt, auf DVD gekauft und dann haben wir den mit meinen Eltern geguckt und ich weiß nur genau, ich hatte unglaubliche Angst vor den Ringgeistern. Unglaubliche Angst. Mhm. Mit 8. Ich war auch 8. Mhm. Also da stimmen wir nochmal ein. Und aber ich war so fasziniert und so in den Bann gezogen von dieser Welt, dass mir es egal war, wie viel Angst ich hatte. Ja. So, es ist, ich hatte auch beim zweiten, dritten Mal gucken immer noch Angst vor den Ringgeistern, aber das war mir einfach in der Hinsicht egal, weil der Film mich so in den Bann gezogen hat, dass ich davon nicht lassen konnte. Und ich muss wirklich sagen, neben vielleicht Titanic oder so ein paar anderen Star Wars Teilen habe ich keine Filme so oft gesehen wie Herr der Ringe. Also ich kann jeden Film mitsprechen. Ich kann wirklich, ich glaube, ich habe im Schnitt jeden Herr der Ringe Teil 25 Mal geguckt oder sowas. Also so oft, das gibt's gar nicht. Habe ich auch mal so überschlagen. Die letzten Jahre weniger, aber früher habe ich den alle mindestens einmal im Jahr gesehen. Locker. Wahrscheinlich oder zweimal. Also es gab immer so um Weihnachten rum und dann nochmal in der Mitte des Jahres geht immer, dass ich wirklich auch viele Dialoge mitsprechen konnte. Die meisten. Jetzt ist es, wie gesagt, eine Weile her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht 1,5 Jahre oder so. Mhm. Deswegen bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber ich glaube, größte Teil. Und vor allem, wie oft ich mir, wenn ich irgendwas schreibe oder sonst was mache, wie oft ich mir einfach Szenen auf irgendwie YouTube angucke. Einfach wirklich nur gepickte Szenen aus Herr der Ringe, die Gefährten oder den anderen Teilen, die ich mir einfach 40 Mal im Dauerloop ansehe, weil sie so toll sind und so perfekt sind. Und ja, keine Frage. Das hat mich mein Leben lang begleitet und ist definitiv teilweise, wenn nicht sogar der Grund dafür, wieso ich mich dazu entschieden habe, in der Filmbranche zu arbeiten, Regisseur zu werden und so weiter. Also ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil, die Herr der Ringe-Filme. Und wollen wir vielleicht mal über unsere 10 Lieblingsszenen reden? So von allen Gefährten? Aus die Gefährten. Oh je, ist das so schwierig, das auseinanderzuziehen, ne? Lieblingsszenen. Das hat sich auch natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen gewandelt. Mhm. Also mit am schönsten fand ich anfangs immer die Auenland-Szenen. Ja, die hätten, da hätte man einen ganzen Film draus machen können. Ja, so. Allein am Anfang, wenn Gandalf mit seinem Wagen angerollt kommt und er hört, das ist schon wunderbar. Dann mag ich, was gibt's denn für Szenen? Dann ziehen sie los. Dann sieht man, juhu. So, entschuldigt die kleine Pause. Festnetztelefon. also sie gehen los. Sie ziehen nach Bre. Ja. Bre ist die ganze Action. Dann geht's von Bre mit Aragorn weiter Richtung Bruchtal. Dann kommt alles Wetterspitze und so weiter. Ich überlege, weil du ja gerade gefragt hast nach meinen Lieblingsszenen. Das fällt mir halt so schwer, weil jede Szene so viel Schönes bietet. Das heißt, ich glaube, mit am magischsten und faszinierendsten fand ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dann natürlich auch, wie sie in Lothlórien, genau. Ja. das fand ich auch toll. Schick fand ich auch immer, wie sie das erste Mal die Halle der Zwerge betreten. Das ist natürlich grandios. Ich glaube, man kann fast zusammenfassen, dass, was der Film heute, wo ich es unglaublich nach 15 Jahren immer noch schafft, ist, der drückt dich von seiner Wucht so wo du immer sitzt, zurück, dass du nicht aufstehen kannst. Das ist Wahnsinn bis heute. Das haben Filme von heute ganz, ganz schwer, dass die altern alle sehr, sehr schlecht. Also ich weiß nur genau, als ich The Avengers gesehen habe 2012, war der ganze New York Fight super gut. Und guck dir den Fight erstmal 4 Jahre später an, der ist nicht gut gealtert. Und das tun sie alle nicht. Civil War wird auch nicht gut altern. So. Mad Max wird gut altern. Der ist wahrscheinlich, hat in 10 Jahren wahrscheinlich immer noch so eine Wucht. Und ich glaube, Mad Max war auch der erste Film nach Herr der Ringe, der für mich wieder so eine visuelle Kraft hatte, dass ich einfach nur mit dem offenen Mund da saß irgendwie. Und ich weiß noch genau, wie ich Herr der Ringe das erste Mal gesehen habe. Und eben genau, wenn sie in die große Halle gehen und Gandalf sagt, ich werde ein bisschen mehr Licht riskieren. Und dann wird das alles hell und du bist einfach nur, oh Gott, wie krass ist das denn? Und dann, und davon gibt es ja auch hunderte Szenen. Und das ist genauso das erste Mal im Bruchtal, wo Frodo auf den Balkon rausgeht und das ist das riesige Bruchtal. Und so geht es ja ewig weiter. Und dann wenn Arwen mit Frodo auf dem Pferd reitet und du hast die Helikopteraufnahmen, wo sie da lang sprintet mit dem Pferd und wo der Balrog in den Minen von Moria nach unten, von unten hochkommt, und es ist alles so bildgewaltig, es ist Wahnsinn. Also für mich hat Herr der Ringe so diesen Begriff von episch irgendwie definiert. Stimmt. Und ich habe seitdem nichts mehr gesehen, was da rankommt. Ich auch das nicht. Das ist also nicht im Entferntesten, leider. Wenn man Peter Jackson haten will für vielleicht so ein paar Sachen, die er in letzter Zeit irgendwie gemacht hat, der Mann ist, also allein damit, der kann machen, was er will. Der kann jetzt von mir aus 20 grottenschlechte Filme machen. Das ist einer der größten Meister unserer Zeit, weil du musst mal darüber nachdenken, dass 15 Jahre vergangen sind, anderthalb Jahrzehnte, und niemand hat geschafft, es nachzumachen, weil es so gut war. Nicht mal er selbst mit dem Hobbit. Nicht mal er selbst mit dem Hobbit. Aber ich glaube, es lag an einem Grund, der, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Also wenn ich Szenen nennen müsste, ich breche da jetzt einfach mal rein, ne? Ist zum einen der Balrog, die ganze Szene auf der Brücke von Khazad Dûm. Das ist einfach soundtrackmäßig, inszenierungsmäßig ist der Wahnsinn, also der pure Wahnsinn, und der sieht immer noch gut aus. Der sieht immer noch gut aus. So, das ist, es ist unglaublich. Mir kommt es fast so vor, als wäre einfach Weather Digital damals besser gewesen als heute. Also Wahnsinn, unglaublich. Immer noch eigentlich dann der Kampf gegen die Uruk-hai auch dem großen See. Ja, ne? Wenn sie zwischen den beiden alten Statuen der Numenor, ne? Das sind Numenor-Statuen, genau. Ne? Durchfahren. Genau. Die Szene, der Wahnsinn, ist halt diese geile Fahrt von diesem Fuß hoch, wo so die Treppe noch seitlich hochgeht und dann an dem Gesicht vorbei und dann auf den See. Und Herr der Ringe ist ja voll mit diesen abgespaceden, in Klammern, Fahrten, die man so bisher noch nicht gesehen hat in irgendwelchen Filmen. Und unglaublich gut, Aragorns Kampf gegen Lords und so weiter und so fort. Und wenn ich einmal ganz kurz einhaken will, genau. Lieblingsszene, vielleicht kommst du auch noch drauf dazu. Die Szene mochte ich auch immer sehr gerne, auch wenn es die traurigste war. Da habe ich wahrscheinlich geweint, bestimmt die ersten zwei, drei Mal immer, wenn ich den gesehen habe, wie du auch gesagt hast vorhin. war als Boromir am Ende halt stehen bleibt, ne? Und einen Pfeil nach dem nächsten kassiert. Also ich muss sagen, da hatte ich keine Tränen in den Augen, aber generell bin ich auch ganz ehrlich, kann ich immer sagen, ich habe heute noch, wenn ich Herr der Ringe sehe zum tollsten Mal, also muss ich mich jetzt schon fast zurückhalten, wenn ich drüber rede, muss ich mich jedes Mal zurückhalten, nicht zu weinen, weil es, ich weiß nicht, was es ist, es trifft mich so unglaublich emotional alles, und es ist so, Herr der Ringe ist mit einer der Sachen, wo ich teilweise weinen muss, weil ich die Epicness, die da gerade stattfindet, einfach nicht aufnehmen kann. Ich kann es nicht kompensieren. Es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das anders erklären soll, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, ne? Es ist einfach viel zu viel für mich. Und da kommen mir aber teilweise die Tränen. Und also für mich war Herr der Ringe immer diese unglaublich tollen Augenblicke, wo zum Beispiel, also wo ich jedes Mal weine, ist, wenn eigentlich Sam immer irgendwas macht, irgendwas Mutiges, irgendwas, da ist immer vorbei von mir. Also zum Beispiel, wenn Frodo mit dem Boot wegfährt und, oh Gott, das fängt schon wieder an, und Sam geht hinter ihm rein und Frodo zieht ihn hoch und Sam sagt dann so, ja, du weißt doch noch, was Gandalf gesagt hat, lass ihn nicht alleine, Sam, weil es Gamgee und das habe ich auch nicht vor. Und also wirklich, da weine ich instant, wenn die Szene da ist, oder wo ich nicht weine, aber was auch eine meiner Lieblingsszenen ist in dem Film, wo Gandalf Frodo sagt, und dem Frodo meinte, ich wünschte, Bilbo hätte ihn umgebracht, dass er die Chance dazu hatte, wo er halt sagt, ne, soll das nicht so schnell sein damit und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass Gollum, Gänsehaut, ich habe das Gefühl, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat. Und dass Bilbos Hans zurückgehalten hat, übrigens eine der besten Szenen der gesamten Hobbit-Trilogie, da verstehe ich, weil nämlich genau diese Szene gezeigt wird, wo Bilbo Gnade walten lässt und nichts macht. Die finde ich grandios. Also die ist wirklich. Es gibt ein paar Szenen in dem Hobbit, die für mich immer wieder an die Qualität dann so angenockt haben, wo man sieht, ah, da ist es wieder. Mhm. Und das war eine davon. Aber da kommen wir dann irgendwann in 18 Milliarden Stunden drauf zu sprechen. Das war definitiv eine Szene, wo Gandalf das halt sagt. Dann auf jeden Fall der Kampf in Moria gegen den Troll und so weiter und so fort. Das war einfach super gut inszeniert und ich finde eh die ganzen Kämpfe und Schwertkämpfe und was sie sich überlegt haben mit den Bogenmoves und es ist alles Wahnsinn. Es gibt auch keinen Film, in dem ich so gerne die Kämpfe gesehen habe. Das hat nur Herr der Ringe geschafft. Vor allem ist ja der Swordmaster aus Herr der Ringe, ist der die alte Star Wars Lichtschwert-Trilogie, also 4, 5, 6 die Lichtschwerter koordiniert hat. Quasi. Das ist so eine Legende. Der heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber der ist, glaube ich, 2007 oder 2008 gestorben und war auch nicht mehr dabei, denn bei der Hobbit-Trilogie. Ne? Wobei da auch coole Sachen drin waren, aber darauf kommen wir dann zu sprechen. Wunderbare Szene, wo du es gerade ansprichst, kurz vor dem Kampf, ist natürlich auch, wo Gandalf das alte Buch aufschlägt und es liest. Und liest, was passiert ist. Und der Film hat so viele Gänsehaut. Und was halt Peter Jackson wirklich kann, wirklich, der inszeniert wie ein Meister. Mhm. Und das ist, das kann auch in der Hinsicht kein zweiter, finde ich so. Die ganze Aufbausachen und so weiter, die er macht, und genau das ist mit diesen Trommeln in der Tiefe, sie kommen und dann. Und dann passiert genau das und nachdem halt Pippin da den Eimer da den Brunnen runterschmeißt. Und das ist alles gut, ist alles gut. Und was man eigentlich ja schon wieder irgendwie vergessen hat, ist auch, was sie gar nicht irgendwie erwähnt haben, war der ganze Kram, der immer in wir haben den größten Teil des Films noch nicht. Aber ich meine, welche Szene ich auch immer geliebt habe, weil ich es immer so als Schmied des Bösen gesehen habe. Saruman. Ja, natürlich. Genau, klar. Ja. Wie er diese Uruk-Hai da aus dem Dreck züchtet. Ja. Und es war alles halt so, ich glaube, was auch so faszinierend war für uns, ich meine, auch wenn wir klein waren, ne, auch wenn wir 8 waren jetzt beide, man hat ja trotzdem Filme schon gesehen, man hatte schon so ein unterschwelliges Gefühl für was normal ist. Natürlich hat man das als 8-Jähriger nicht Hollywood genannt oder sowas, sondern man kannte halt Filme und wusste halt, wie sie halt normal sind. Und Herr der Ringe war halt anders. Die haben nicht probiert, irgendwie, dass es schön und nett aussieht, sondern es war dreckig und es war einzigartig und es war irgendwie halt der Wahnsinn. Und ich glaube, deswegen kam das auch so unglaublich gut an. Nee, aber diese ganzen Fahrten bei Saruman durch. Mann, wie heißt denn der fucking Turm? Sorry. Wie heißt denn der verdammte Turm? Der Turm von ihm? Ja, sag's nicht, nein, okay, sag's nicht. Mann, Baradur ist Sauron und das ist Isengard. Ja. Wie erst die Bäume sind und dann werden die doch gefällt. Genau. Und dann bist du irgendwann ein bisschen später wieder da und dann fliegt die Kamera so hoch und du siehst einfach, dass die Mauer baut ist und da kommt dieses unglaublich geile Thema. Und überall. Und dann fliegst du durch die Katakomben und durch. Und dann auch die Geräusche von den Ketten und von den Metallschlägen passen sich auch perfekt rein. Hatte ich alles nur zum Staunen gebracht. Und weil du es vorhin so erwähnt hattest, als du es mit einem Kumpel damals irgendwie gesehen hast, bei den ersten 20 Minuten, der ganze Prolog, der ist so wahnsinnig gut. Vor allem, weil der Film fängt halt an mit etwas, was du noch nie gesehen hast in so einem Ausmaß, mit halt dem Kampf des letzten Bündnisses. Ja. Und du sitzt da und ich weiß, damals, ich war einfach nur, ich konnte es nicht glauben, du siehst einfach so diese 50.000 Mann und dieses Meer an Orks, das da den Schicksalsberg runtergelaufen kommt, wo du einfach nur denkst, Gott, krass. Ja. Und die ganzen Elben ziehen ihre Schwerter und schießen da oben die Orks weg und die fallen runter und du fliegst über das Orkmeer rüber und es war alles so heftig. Das war Wahnsinn. Und vor allem, weil es, wie du gesagt hast, vorher keinen Film gemacht hat und hinterher haben es einige Filme gemacht oder viele Filme, zumindest irgendwie in einer bestimmten Abwandlung davon. Ja. Und das hat einfach nicht mehr so gezogen, weil du es halt alles schon von Herr der Ringe so bekommen hast. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Schlachten. Also es gibt keine Schlacht und keine epische Inszenierung, die so gut war wie Herr der Ringe. Es gab ein paar, die ich sehr gut fand und so das Level darunter haben. Zum Beispiel, was finde ich mal total unterschätzter Film, Königreich der Himmel. Der gesamte Kampf, wie Jerusalem angegriffen wird von, wie heißt er nochmal? Naja, der Anführer der Philister. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, aber... Also das ist auch wahnsinnig gut und ich finde auch Ridley Scott ist von der Epicness der einzige, der von der Inszenierung her da so rankommt einigermaßen. Und der hat es in Gladiator und Königreich der Himmel und so weiter auch gezeigt, dass das kann, auf jeden Fall. Ist ja auch eine Legende, Ridley Scott. Aber wir reden jetzt nicht über Ridley Scott. Ludlorien hast du ja noch erwähnt gehabt. Genau. Da war für mich tatsächlich, das war der Part, wenn dann, den ich immer, also ich habe immer alles geguckt, ist ja klar, und ich fand es auch gut, aber den ich am wenigsten überragend fand. Mhm. Wobei ich die Szene, wo sie ankommt, genau, die liebe ich, wo genau, das Thema, das erste Mal kommt, sie ist das erste Mal irgendwie bei Nacht und die Lichter, ja, das, und das ist... Genau, das meine ich. Das meine ich, wenn ich dran denke, wie sie halt die Bäume zeigen. Ne? Ja. Und diese, das hätten sie noch mehr zeigen müssen. Das war das Schönste dran. Ja, ja, später dann, wie sie in Lord Loring da noch reden und der Rest schläft und sie wandern da zu Kelch und so weiter. Das war dann, wie du gesagt hast, okay oder... Auch natürlich sehr gut, aber diese erste Fahrt ist es da tatsächlich. Ich glaube, das kann man generell mal sagen, wenn wir hier über okay reden, ja, ist es eine 9,5 von 10 oder ja, sowas. Genau. Alles andere hatte 10. So. Genau. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war damals schon, als ich den gesehen habe, als der Abspann denn anfing und von Enya kam, das Lied und so weiter. Ja. Ich weiß noch genau, dass ich mit 8 Jahren da saß und mit 8 Jahren dachte ich, du hast gerade was ganz Besonderes gesehen. Mhm. Ich wusste nicht, wieso ich das dachte oder wieso du sogar mit 8 Jahren verstanden hast, dass das was unglaublich Einzigartiges war. Ich weiß noch, dass der Abspann kam und ich dachte, ich glaube, sowas wirst du nicht nochmal sehen. Ja. Das ist so, und ich glaube, so ein Augenblick wirst du auch nicht nochmal haben irgendwie. Und das hat ja auch irgendwie gestimmt. Ich meine, ey, das ist immer noch der zweitmeist. Ich kann falsch sein. Der zweit- oder drittmeist nominierte Film. Überhaupt, ich glaube, er hatte 14 Oscar-Nominierungen, meiner Meinung nach. Nominierungen weiß ich nicht, aber der letzte allein hat doch 11 gewonnen. Der letzte, nein, der. Ach du, Willen vom Ersten. Guck mal, wir reden vom Ersten. Wir reden vom Ersten. Es tut mir leid. Der letzte, The Return of the King, war für 11 nominiert und hat 11 gewonnen. Ja. Ich glaube, der einzige Film, der jemals einen Clean Sweep gemacht hat. Mhm. Und halt mit Ben Hur und Titanic der einzige mit 11 Oscars, der meistgeteilte Film aller Zeiten. Die zwei Türme waren nominiert für 7, 8, 9, so in der Richtung. Hat 2 gewonnen oder 3. Jetzt guckt er nach, ne? Und Herr der Ringe, die Gefährten, war für 14 nominiert und hat 3 oder 4 gewonnen. Den ersten habe ich hier gerade nicht. Warte. Und auf dem dritten, zweiten steht es, glaube ich, nicht drauf. Doch, das steht hin. Das wird sowas. Hier. Ausgezeichnet mit 2 Oscars, habe ich recht. Für beste Tonbearbeitung und beste visuelle Effekte. Weitere Nominierungen: bester Film, beste Ausstattung, bester Schnitt, bester Ton. Für 6 nominiert. Und 2 gewonnen. Und der erste war halt für 14 nominiert. Und hat, glaube ich, 3 oder 4 gewonnen. Und, da hat ja das große Geschrei angefangen, als der nicht alles gewonnen hat, dieser Film. Wo dann, ich glaube, das einzige Mal in der Geschichte wirklich die Oscars so an den Rand getrieben wurden, dass sie der Rückkehr des Königs alles geben mussten. Mhm. Weil ansonsten wären sie untergegangen. So, und es gab ja richtige Embargos und keine Ahnung was, weil er nicht alles bekommen hat, die Gefährten. Und man muss ja auch noch sagen, ich weiß noch genau, als 2009 die Top-Jahrzehntlisten rauskamen überall. Bei IMDb, bei Filmstarts, Movie, Schlag mich tot, überall kamen die besten Filme des Jahrzehnts raus. Überall war Herr der Ringe, die Gefährten auf 1. Überall, auf jeder Liste. Nicht irgendwie Fantasy-Filme, sondern generell die besten Filme in den 10 Jahren, Herr der Ringe, die Gefährten 1. In jeder Liste. Und vor allem Teil 3 und Teil 2, also in der Abfolge, meistens entweder sofort dahinter oder irgendwo in den Top 5 oder Top 8 oder sowas. Also Wahnsinn. Und ich weiß noch genau, dass ich damals sogar mitgefiebert habe und gehofft habe, dass der Film alles gewinnt bei den Oscars. Obwohl die Oscars mir damals noch kaum was gesagt haben irgendwie. Die habe ich damals auch noch nicht gekannt oder nicht mitbekommen. Ne, ich hatte echt immer, also ich hatte immer ein wahnsinniges Fable für Filme. Selbst als ich schon 7 war. Also als ich schon 7 war, saß ich da im Sessel und hab mir eine Stunde lang auf den Kopfhörern in Dauerschleife die Filmmusik von Die Gefährten angehört. Ja, gut, immer, das immer wieder. Ich auch gemacht, klar. Und habe meinen Vater irgendwie gefragt, wie sie die Szene gedreht haben und so weiter. Hatte ich keine Ahnung, aber hat mir irgendwas erzählt. Ja, aber ich glaube, so viel in Herr der Ringe Gefährten, das haben wir noch zu reden. Herr der Ringe Gefährten. Also ich finde generell alles, was Herr der Ringe so unglaublich stark macht und was die alte Star Wars Trilogie und jetzt auch den neuen 7 halt so stark macht, ist, du glaubst diese Welt. Du sitzt nicht da und denkst, die haben eine schöne Welt kreiert. Du denkst, diese Welt, irgendwo existiert die. Mhm. Und du siehst sie jetzt wieder, so ungefähr. Und ich finde alle, also über die Ausstattung vom Szenenbild, vom Make-up, von den visuellen Effekten, von den Dialogen, wirklich jetzt, die sind fabelhaft. Das, also alles ist von dem Acting, es passt alles in Herr der Ringe, die Gefährten. Es hat auch noch diesen Charakter, dass man das Gefühl hat, das ist der Ursprung von dessen, was sich dann viele so, die irgendwie in Richtung Fantasy quasi was machen, rausgezogen haben, obwohl Herr der Ringe für mich nie Fantasy in dem Sinne war. Ich habe das mit anderen Sachen zusammengepackt, weil es, wie du gesagt hast, für so eine Echtheit immer besessen hat, dass man das überhaupt nicht vermischt hat. Alles, was dann später kam, ja, die nehmen auch Zwerge, die nehmen Elfen. Mhm. Ja, naja, Herr der Ringe. Alles gleich gedönst. Genau. Ja, also letztendlich sind ja aber auch die Herr der Ringe Bücher ja der Fantasy-Grundstein. So alles, was genau. Fantasy gibt, das basiert ja da drauf. Ja. Das ist, ich glaube sogar dieses Denken, dass der Zauberer einen spitzen Hut hat, kommt aus Herr der Ringe, soweit ich weiß. Ich glaube, das wurde da gesettelt und so weiter. Und ich meine, man muss ja auch mal, muss ja auch mal sagen, Herr der Ringe ist, glaube ich, das drittmeistverkaufte Buch der Welt. Oder viertmeistverkaufte Buch der Welt. Kann sein. Oder sowas. Vom Koran. aber es ist, vor allem wenn man Tolkien kennt, ne? Also seine Geschichte kennt, denn weiß man ja auch, dass, was er alles reingebaut hat, ja alles auf geschichtlichen Sachen basiert, auf irgendeine Art und Weise. Also das Volk von Rohan basiert auf was, das Volk von Gondor basiert auf was. Der Aufbau von Mittelerde, mit wo die Berge sind und so weiter, hat, glaube ich, sogar, ich glaube, das ist sogar Europa irgendwie. Es hat so ein bisschen was mit westlich und ja, östlich. Genau. Das auf jeden Fall. Habe ich in irgendeiner Dokumentation auf jeden Fall mal gesehen. Und ich weiß auch genau, auch mit den ganzen Elben und der Elbensprache und so weiter. Das war irgendwie, das war alles so glaubwürdig. Und als Kind hat man das gesehen und war so, wow, das ist eine eigene Sprache und das ist ja alles unglaublich. Und Wahnsinn und ich kann es nicht glauben und ja. Dann hatte man auch noch das Buch und hat die Karte dann nebenbei studiert und hat gesehen, jetzt sind sie dort. Sich die Länder angeschaut. Ich fand es auch mal faszinierend, mir diese Karte anzuschauen in den Büchern und die ganzen Regionen sich vorzustellen, was da alles noch stattfindet, die in den Filmen nie Erwähnung finden, so richtig, und in den Büchern auch nur so am Rande, wenn die, wie heißen die da aus, am Nomenmeer oder wie das heißt, im Osten, habe ich mir immer vorgestellt, oder wenn die Kosaren da erwähnt wurden, dass man allein um die ja nochmal Geschichten spinnen könnte ohne Ende. Es gibt sie, glaube ich, auch alles. Es gibt auch viel, ganz viel Fangeschrieben. Ja. Es gibt eine richtig gute, das kann ich nur empfehlen, es gibt eine Fantrilogie über die Haradrim, glaube ich, irgendwo, aber also wenn man sich mal die... Ach, die Haradrim sind die auf den Olifanten, genau, die aus dem Süden. Genau, das sind die Haradrim. Genau. Ja. Genau. Und das ist, ich meine, das kann man, muss es jetzt einfach mal so sagen und sorry wegen den Fanboys davon und so weiter, aber Game of Thrones, Narnia, alles ist basiert auf Herr der Ringe. Auch wenn Game of Thrones wirklich ganz anders den Fokus liegt auf Dinge, ist es trotzdem der Grundgedanke mit der Karte und da sind Orte und da gibt es andere Sprachen und die Fabelwesen, basiert alles auf Herr der Ringe. Ja. So hätte es Herr der Ringe nicht gegeben. Klar, hat es irgendwie anders irgendwann gemacht, aber es ist nun mal so, Herr der Ringe hat es gemacht. Darauf kann man sich ja irgendwie festlegen. Und hast du eigentlich mal die alten Herr der Ringe-Filme gesehen? So vom Hobbit oder sowas? Du meinst die Zeichentrickfilme? Den zum ersten habe ich mal gesehen. Zum ersten, zu Die Gefährten, glaube ich. Aber den habe ich erst Jahre später gesehen. Ich erinnere mich noch, den mal bei meiner Cousine gesehen zu haben, als wir dann so 11 waren, 11 oder 12, und die kannte die anderen Filme nicht. Ja, ja. Und die hat dann so gefragt, ja, wollen wir alle Herr der Ringe gucken? Habe ich gesagt, bester Film überhaupt, endlich schauen hier mal welche in meinem Alter, Herr der Ringe. Ja. Und dann legt sie diesen Zeichentrickfilm da ein und ich denke mir, nein, das ist nicht Herr der Ringe. Irgendwas mag das sein. Das sind alle, das sind irgendwelche alten, schrumpeligen Typen. Mhm. Das hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Okay, da hat sich einer an den Geschichten bedient. Ich habe dann erst später mitbekommen, dass der, ich weiß gar nicht, von wann die sind, und dass es da schon mehrere gab. Ja. Dass es ja schon auch Herr der Ringe ist, aber ich glaube, der endet auch viel früher, der erste Teil. Mhm. Ich konnte dem nichts abgewinnen, weil ich die Darstellung einfach nicht mochte. Die sahen halt alle aus wie so uralt. Weiß ich nicht. Vor allem, ich habe dann auch ab halt Herr der Ringe, die Gefährten, ich habe den ganzen Mist mitgemacht. Also ich habe die ganzen Videospiele gespielt. Mhm. Ich habe hier auch, das habe ich auch zu Hause rumzuliegen, Herr der Ringe Schach, Herr der Ringe Risiko habe ich zu Hause rumzuliegen. Ich war ganz lange... Also die Rückkehr des Königs kam dann quasi Dezember 2003 raus und bis 2005 mit, nee, länger noch, bis 2006 oder so, war ich absoluter, ja, ich glaube, ist es was davon? Ich war Games Workshop, such die. Mhm. Ist es das davon? Nee. Nee? Nee. Nee. Für die Zuhörer, die natürlich nicht wissen, was ich jetzt gerade hervorgekramt habe. Hier ist eine Eisen-Messing-Figur von einem der Ringgeister. Cool, genau. Ja. Ja, woher ich die habe, ich glaube, die gab es mal bei irgendeinem Magazin mit dazu. Mhm. Und ich glaube sogar, das hat nur 7 Euro gekostet oder so, inklusive dieser Figur. Die gab es an Tankstellen und so weiter. Ja, wie gesagt, es war einfach überall. Klar, du bist damit zugekleistert. Sticker-Alben hatte ich ohne Ende, also und so. Aber du weißt, was das Games Workshop ist, ne? Mit den selber anmalen und so weiter, was auf dem Warhammer gibt und so weiter. Und da hatte ich wirklich ohne Mist am Ende, ich hatte alles. Ich hatte eine Armee von 500 Figuren oder sowas. Ich hatte Orks, ich hatte Uruka, ich hatte Elben, ich hatte Rohan, ich hatte Gondor, ich hatte Aragorn, ich hatte alle Helden, ich hatte Katapulte, ich hatte einen Olifanten, ich hatte Grond, den Hammer der Unterwelt. Ich hatte wirklich die 200-Euro Riesendinger, auf die ich dann monatelang gespart habe. Ich hatte alles. Das habe ich dann irgendwann mal, ja, ich weiß schon über mein Haupt, vor 3-4 Monaten, vor 3-4 Jahren mal bei eBay Kleinanzeigen verkauft für so viel Geld. Ich glaube, 500 Euro oder sowas. Oh. Also die angemalten Dinger. Ja, angemalt, ne? Ja. Also ich konnte keine mehr usen, aber einfach irgendwer für sein Kind oder sowas, ich weiß es nicht. Aber nee, hab auch dann ganz viel später Herr der Ringe online gespielt. Und Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde und alles, alles. Ich habe wirklich alles gemacht. Mhm. Und ich weiß auch noch genau, wie sehr ich mich denn gefreut habe auf den zweiten. Weil damals war das ja alles anders. Damals denn so die Info zu bekommen, wann denn der nächste Teil kommt, war ja als Kind... Und Anfang der 2000er, so ohne wirklich Internet irgendwie am Start und zu wissen, wo man was nachlesen kann, war es ja immer so, irgendwann kommt die Überraschung und, ja, du, und es heißt plötzlich, er kommt jetzt in einem Monat oder sowas. Und so hast du es ja immer irgendwie nicht mitbekommen. Du hast immer so, oh, hoffentlich, wenn die irgendwann mal Herr der Ringe 2 machen, hattest du ja auch keine Ahnung, ob der irgendwie erfolgreich war oder so. Du hast auch überhaupt nicht darüber nachgedacht und hast einfach nur gehofft, dass er irgendwann kommt und dann kam irgendwann... Irgendwo hieß es dann plötzlich in der Zeitung, ja, Herr der Ringe, die 2 Türme in 4 Wochen oder sowas. Und dann war ich auch so, ja.